1. Ull Samuel ein Hose alter erregt hat, setzte der Sein Son als Richter ein, damit sie die Verantwortung über Israel übernehmen sollten. 2. Sein erstgeborener Sohn trug den Namen Joel und der zweite Hias Abia, beidabten a Richteramt in der Stadt Beersheba aus 3. Sein Son folgten jedoch nicht seinem rechtschaffenen Vorbild, sondern ließen sich von Habgier leiten, nahmen Bestechungsgelderen und bügten das Recht. 4. Infolgedessen versammelten sich all Altersten Israels und suchten Samuel und seinem Wohnort in Ramah auf, die Lage zu besprechen. 5. Sie erklärten ihm, dass nun alt Isai und sein Son nicht seinen Wegen folgten, weshalb einen König einsetzen soll, der Sie an der Volke regier. 6. Samuel war über die Forderung, einen König zur Herrschaft einzusetzen, severaget, weshalb sich im Gebeten den Herrn wandte. 7. Der Herr antwortet Samuel, soll der Forderung des Volks nachgeben, sie nicht in, sondern Gott als ihren Warren König verworfen hatten. 8. Gott betonte, dass sie so handelten, sie aus seige us Ägypten getten hatten, indem sie in verließen und fremden Gotten dienten. 9. Samuel sollte ihre Bitterin sprechen. Sie jedoch aus Drucklich vor den Rechten und Privilegien warnen, die ein kantiger König bin sprechen word. 10. Daraufhin übermittelte Samuel alwert des Herrn dem Volk, das so beharrlich einen König von ihm verlangte. 11. Erklärt ihnen, dass ein König ihr Son für seinen Kriegsdienst einziehen word, damit sie vor seinen Wagen helfen und sein Förder pflegen. 12. Zu dem Word a SIE als Offizier über Tausendschaften einsetzen oder SIEs wingen, sein Felder zu bestellen, die Ernte einzubringen und Waffen herzustellen. 13. Auch ihr Tochter Word bin sprechen, damit SIE in seinem Dienst als Salbenmiskerinnen, Coachinnen und Backerinnen arbeiten mussten. 14. A Word die Bessenfelder, Weinberg und Olivenhain besklagnemen, MSIE seinen eigenen Beamten und Dianern als Belohnung zu schenken. 15. Von ihrer Ernte und ihren Weinertragen word den Zenten fordern, damit sein Hofbeamten und Bedienstieten zu entlohnen. 16. Sogar ihr Nektar, Magda und das Best wie soe ihr Esel word für sein eigenen wirtschaftlichen Zweck in Anspruch nehmen. 17. The word den Zenten von ihren Kleinwiehörden erheben, und letztlich worden sie selbst zu seinen Entertainen und Nekten werden. 18. When sie dann wegen der lasten ihres selbst gewollten Königs im Hilf schreien werden, wird der Herr ihnen kein Antwort geben. 19. Das Volk weigert sich jedoch, auf Samuels Warnungen zu hören und besten darauf, dass sie unbedingt einen König haben wollten. 20. Sie wollten den anderen Nationen gleichen, damit ein König über sie Richter, sie an few und ihr Krieg für sie few. 21. Nachdem Samuel al Argumenti des Volks angehört hat, trug deren Anliegen ernüt im Gebet vor den Herrn. 22. Der Herr befahl Samuel schließlich, ihre Forderung nachzugeben und einen König einzusetzen, woraufhin Samuel die Männer Israels nach Hause schickte.